こんにちは、リオスウォークンシュートです。私はリオ。Nein, keine Angst, es wird jetzt keine japanische Wochensicht geben. Hallo, herzlich willkommen zu Rios Wochensicht. Warum es hier japanisch am Anfang gab, klar, es gibt mal wieder ein Thema aus dem Bereich Anime. Und das wird aber erst später. nee, also, klar, heute, ja, geht's um Krieg und Spiele. Ganz genau, Krieg und Spiele, ja. Krieg momentan ja an allen Fronten, zumindest im Computerbereich, ist ja hier eine Tech-Show, also reden wir natürlich nur vom Computerbereich, ja. Und klar, da geht's ja jetzt rund, Apple gegen Adobe, Google gegen Apple. Und, naja, so frei nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, klar, finde ich natürlich. Nee, ist schon klar, ihr wisst, was ich meine, ne? Und, ja, es wird wirklich jetzt mittlerweile wirklich scharf geschossen, muss man sagen. Und, was mich sehr gefreut hat, war eine Meldung, dass die Android-Telefone momentan sich sehr, sehr, sehr gut verkaufen. Sogar besser, als ich gedacht habe. Und ich bin ja eigentlich schon sehr, sehr optimistisch und riesengroßer Android-Fan. Ja. Es werden pro Tag 60.000 Android-Geräte freigeschaltet. Und es werden täglich mehr, weil immer mehr neue Android-Geräte auf den Markt kommen und bald gibt es eben, oder es gibt ja eigentlich auch schon nicht nur Android-Telefone, sondern auch andere Geräte, die mit Android funktionieren, beispielsweise der Nook Bookreader, ja, es gibt schon verschiedene kleine, ja, Tablets möchte ich nicht gerade sagen, ich finde, die verdienen den Namen noch nicht so ganz, demnächst gibt es eben dann Notion Ink Atom und etliche andere auf dem Android-basierend Tablets, ja, und ich denke aber, Google wird ein Tablet herausbringen, das ist ja schon angekündigt, ich glaube, ich habe es da schon mal erwähnt in einer vorherigen Wochensicht, das G-Pad und wie es wahrscheinlich wieder mal nur von, ja, Presse und so weiter genannt wird, ja, das G-Pad, ganz klar, wär ehrlich gesagt traurig, wenn die so ein einfallsloser Namen benutzen würden, ich meine, ja, also, Pet im Namen ist schon mal ganz übel, ne? Gut. Ja, und tatsächlich 60.000 und wie gesagt, es wird jeden Tag mehr. Wobei Google, wie gesagt, wahrscheinlich auf ihrem Pad dann mehr das Chromium OS nehmen wird, denke ich, das Chrome OS und nicht Android. Aber das werden wir mal sehen, da müssen wir abwarten, wie sich das jetzt entwickelt. Aber 60.000 ist ein Wort, ja. Ist ein Wort pro Tag und das bedeutet, dass also momentan etwa um die 22 Millionen Android Freischaltungen bis jetzt erfolgt sein müssten und das ist ja irre, ja, irre. Und ein Ende ist da nicht abzusehen. Ich freue mich da schon sehr drauf, ja, und ja, das Nexus One, das ist bei mir schon ganz fest auf der Einkaufsliste. Und umso mehr freue ich mich, dass es jetzt auch das Ganze in richtig schwarz gibt. Ja, nicht, dass ich mir das kaufen würde. Ich mag das nicht so. Wenn es weiß wäre, wäre es mir lieber. Ja, aber gut, es scheinen wohl viele Leute lieber das richtig schwarz zu mögen. Bisher gibt's ja das Nexus One in so einem, ja, so graubraunen Ton irgendwie, ja, und boah, nicht, dass mir das jetzt wirklich sehr viel was ausmachen würde. Ich würde sogar in rosa nehmen, das Nexus One, ich würde sogar in rosa nehmen, wobei ich, naja, lassen wir das mit dem rosa sein, ja, aber ich würde es nehmen, ich will das Handy haben, das ist nämlich sehr, sehr genial. Und ja, was steht da jetzt noch ins Haus, außer dieser grandiosen Meldung über das Android? Ich meine, ich habe schon ein paar Mal gesagt, über 100 Android-Geräte werden bis Ende des Jahres erwartet und alles sieht danach aus, als ob diese Zahl sogar noch übertroffen wird. Und boah, ich bin recht begeistert und das ist jetzt momentan, wie gesagt, alles über selbst meinen sehr, sehr optimistischen und positiven Erwartungen. Und das hat mich doch schon ehrlich gesagt verwundert. Ja. Aber der Siegeszug von Android, der ist unaufhaltsam, so wie das aussieht. Und das freut mich sehr. Vor allem eben trotz den kritischen Stimmen, die eben von allen möglichen Seiten aus geschossen wird. Es ist ja so, ja, wie ich es sage, so Art Volkssport geworden, ja, so auf Google zu schimpfen. Ja, wow, Google ist halt schlecht, ja. Man ist kein Wunder, wenn man so sich da die Politiker mal anguckt, was die alles so zu ihrem Besten geben, wenn der Tag lang ist und sie sonst mal wieder ihre eigene Inkompetenz verbergen wollen, dann wird halt mal schnell auf ein amerikanisches Unternehmen geschimpft. Sehr schön, das kommt gut an in der Bevölkerung, ja. Ja, und dann hat es mich eben doch gewundert, dass das vor allem in Europa so stark akzeptiert wird. Unfassbar. Und ja, ich bin begeistert und ich bin gespannt, was es da weiterhin gibt. Krieg gibt's auch in einer japanischen Schule. Ja, aber nicht ganz so ernst, ja. Dennoch ist es nervig für die. Aber ich umreiß mal erst so ein bisschen vorsichtiger und grundsätzlich, damit ihr mal wisst, um was für ein Problem es da geht. Es gibt in Japan einen sogenannten Otaku-Tourismus. Ja. Das sind also Fans. Otakus kann man sagen, Hardcore-Fans sind das, ja. Und die gehen halt oftmals an Orte, die zum Beispiel in einem Film oder hier in dem Fall einer Anime-Serie, ja, auftauchen, gehen die dorthin und tun jeden Winkel fotografieren, machen dort ja ihre Happenings und so weiter eben. Ein richtiger Tourismus zu diesen Stellen, die in Filmen oder Druckwerken und so weiter eben auftauchen und Berühmtheit erlangt haben. Soweit so gut. Das gibt's auch bei uns. Heißt ein bisschen anders da. Bei uns ist das dann, ja, alles so viel gesitteter, ne? Naja, aber solche Besucherströme zu diesen Orten gibt's natürlich bei uns auch. Das kann auch sehr, sehr gut sein. Ein Beispiel bringt hier bei Japanator.com die Erwähnung von dem Schrein, dem Washimiya-Schrein. Ja? Und die Stadt Washimiya in Japan, die hat eben als, ja, sagen wir mal, als Hintergrundkulisse gedient für die Anime-Serie Lucky Star. Und seitdem gibt es einen nicht enden wollenden Strom von Otaku-Touristen, die eben in die Stadt gehen und den Schrein dort besuchen und in der Stadt eben übernachten und Sachen kaufen. Und ja, da ist ein riesiges wirtschaftliches Feld jetzt entstanden in dieser Stadt, das vorher überhaupt nicht vorhanden war. Das war eine relativ unbekannte Stadt. Und die haben jetzt einen Riesenvorteil davon ja, weggetragen, sage ich mal, von dieser Serie. Und es ist fantastisch, da sind ganz neue Dinge entstanden. Irre, ja, muss man sich mal vorstellen. Also da scheint jetzt richtig was los zu sein im Vergleich zu vorher, wo eben gar nichts los war. Und das hilft der Region, der Stadt doch um einiges. Aber es hat eben auch zwei Seiten, vor allem wenn der Platz eben nicht jetzt eine Stadt oder ein Schrein ist, die ja mehr oder minder sowieso öffentlich sind, ja, sondern wenn der Ort der Begierde eine Schule ist. Und genauso ist es tatsächlich bei der Anime-Serie, bei uns heißt die Melancholie der Harui Suzumiya, ja, und Tatsache ist, dass diese Schule in der Hyogo-Präfektur, ja, eben jetzt überrannt wird. Ja. Die Nishinomiya High School Die hat eben als ja als Ort gedient, wo eben diese ganze Serie spielt. Und jetzt laufen da die Otakus auf dem Schulgelände rum, ja, und fotografieren alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Ja, und das auch noch. Ja. Gehen in das Schulgebäude rein, wollen die Klassenräume inspizieren und so weiter. Und das nervt die Betreiber, also die Betreiber der Schule jetzt, also ganz tierisch. Ja. Und die sagen, das geht nicht, wir können die Schüler nicht mal richtig unterrichten, wenn da überall Fremde rumlungern, ja, mit ihren Fotoapparaten und versuchen alles aufzunehmen von dem Gebäude und so weiter und so weiter, ja. Ich weiß nicht, ob sie statt diese Haruisten, ja, Haruisten, wie sie sich selbst nennen, ja, ich bin ja auch ein Fan von dieser Anime-Serie, ob die sich jetzt da vielleicht jetzt da zusammentun auf dem Schulhof und irgendwelche ja, Feste feiern, das wird wahrscheinlich die Schulleitung zu verhindern wissen, ja. Aber hier der Autor des Artikels hier von Japanator.com, der sagt dann unten: Oh Mann, ich kann es mir schon richtig vorstellen, wenn die Otakus nachts versuchen, die Schule einzudringen und irgendwelche außerirdischen Symbole aufs Baseballfeld malen, ja, so wie eben in einer Folge von Harui geschehen, um irgendwas zu hervorzurufen. Das ist ja unglaublich. Ja, das der Ganze dürfte jetzt oder ist halt jetzt noch weiter nach oben gepusht worden, weil es jetzt auch einen Film gibt von dieser Serie, das Verschwinden der Harui Suzumiya, nennt das sich, The Disappearance of Harui Suzumiya. Und das wird jetzt oder hat jetzt halt nochmal richtig einen Aufschwung gegeben. Ich sag immer wird, weil bei uns ist die Serie noch lange, lange, lange nicht draußen. Ja, das wird noch Ewigkeiten dauern, bis wir die wahrscheinlich sehen können. Also ich meine nicht die Serie, sondern der Film. Ja. Die Serie ist bei uns schon draußen, zumindest der erste Teil, die zweite Staffel ist noch nicht draußen. Es ist ein total abgedrehtes Anime. Ich habe euch mal einen Link auch dazu gesetzt auf Wikipedia. Da könnt ihr mal so ein bisschen was nachlesen. Davon ist absolut abgedreht. Ich sag nur, selbst die Reihenfolge der Folgen in der Serie ist lange nicht einfach so, wie ihr denkt. Da kommt die letzte Folge oder eine Folge mittendrin kommt zuerst, ja. Dann kommt andere Folge wieder, ist nicht die Nummer 2 und so weiter und so weiter, weil es gibt da wohl Unterschiede zwischen der Ansichtsweise von dem Autor, ja, wie er die Folgen gerne hätte, in welche Reihenfolge, und der Ansicht der Harui, die eben ihre eigenen Folgennummern macht, ja. Okay. Es erinnert mich so an diese Puppen da, wie nennt man die nochmal? Bauchrednerpuppen, ja. Die dann irgendwann so ein Eigenleben entwickeln und auf einmal der Bauchredner sich mit der Puppe ernsthaft streitet und stundenlang Diskussionen führt, wie jetzt das als nächstes zu machen ist. Ja. Krank. Aber interessant, denn die Schule hat deswegen jetzt wirklich im Internet auch veröffentlicht, dass sie es nicht mehr länger tolerieren wird, ja, wenn Fremde, ja, sie haben nicht speziell Haruisten genannt, wenn jetzt Fremde auf das Schulgelände gehen, ja, und das werden sie nicht mehr länger dulden. Und ja, ist mal gespannt, was da passiert. Ich glaube nicht, dass die Otakus sich da einfach so zurückhalten lassen. Die sind genau wie unser ja, Massentourismus, der auf ein Ziel ausgelegt ist, ja, da lassen sich die Massen nicht kontrollieren, die werden da trotzdem reingehen. Aber die Schule sollte das vielleicht anders da machen, ne? Dann könnten die jede Menge Vorteile davon noch abgreifen. Und zwar könnten die ja eine Führung machen, eine richtig offizielle Führung zu den Räumlichkeiten, die bei Harui Suzumiya aufgetreten sind in der Anime-Serie. Ja, so richtig mit bla bla bla, da findet sich bestimmt jemand, der genug Fachkenntnis hat, um das zu tun. Und ja, eine Führung halt, eine ausgiebige über alle Teile der Schule, und zwar außerhalb der Schulzeiten. So würden also keine Störungen erfolgen, ja, von den Schülern. Störung von den Schülern, ja, für die Schüler, von den Schülern, ne? Ja, so oder so rum kann man es meinen. Ja, könnt ihr mal die Klasse leer machen, ich möchte mal den Raum hier fotografieren, da hat Harui drin gesessen, ne? Kann man sich richtig gut vorstellen. Ja, aber so könnte man das machen. Und das alles natürlich gegen eine fette Summe. Die Touristen würden das also ohne Probleme zahlen. Kein Thema. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und die würden sich auch dann an diese Zeiten halten, weil den Leuten geht es ja nicht darum, dass sie irgendwie irgendjemand stören. Die wollen am liebsten ihre Ruhe haben und unter sich sein. Das ist definitiv der Fall. Und die würden das begrüßen, wenn sie jetzt außerhalb der normalen Schulzeiten eben die Möglichkeit bekommen würden von der Schule, ihr dieses ganz toll zu besuchen mit Führung und so weiter. Das würden die für gutes Geld machen und die Schule hätte da wohl eine sehr, sehr gute Einnahmequelle. Ich weiß nicht, wie das in Japan ist. Die scheinen keine Geldprobleme zu haben. Die Schulen, die kriegen vom Staat auch wahrscheinlich genug Geld, aber deswegen müssen sie das wahrscheinlich nicht machen. Aber es wäre immerhin eine Geschichte. Bei uns wäre sowas vielleicht wegen der Spießigkeit unserer Bürger nicht denkbar, aber ja, geldlich müsste das eigentlich alle Schulen hier bei uns so machen, ja, die gehen, die pfeifen nämlich aus dem letzten Loch, was das Geld betrifft, genau wie bei den amerikanischen, aber da machen es ja die Firmen schon, also die meisten Schulen werden von der einen oder anderen Firma gesponsert und ja, da fließt dann zumindest noch so ein bisschen Geld, was die brauchen zum Existieren. Ja. Und was soll man jetzt sagen? Ganz klar, für wir fordern jetzt hier für eine deutsche Schule, ja, irgendeine eine Anime-Serie produziert wird in Deutschland und da muss eine Schule erwähnt werden, die jetzt besonders wenig Geld hat und da machen wir so ein Programm. Dann strömen die Touristen nicht nur aus Japan, sondern auch noch aus Deutschland. Man glaubt nämlich kaum, wie viele Otakus es in Deutschland gibt, ja. Und dann zack, zack. Ja, hat die Schule Geld, die Otakus sind glücklich und wir haben eine eigene Anime-Serie und juhu, alles spitze, ne? Was mich noch fasziniert hat diese Woche war, dass der Original Wargames Computer, der IMSAI 8080 verkauft wird. Ja, genau. Tatsächlich, der IMSAI 8080, der in dem Film Wargames zu sehen ist, ja, mit diesem super geilen Sound-Synthesizer, den ihr bestimmt noch kennt in Erinnerung, ja, was hat er in Deutsch gesagt? Wollen wir ein Spiel spielen? Ja, das ist faszinierend und dieses ganze Komplettpaket gibt's jetzt zu kaufen, wobei ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich der Sound Synthesizer, also ob der tatsächlich so funktionsfähig ist wie die Version im Film, aber auf jeden Fall sieht es hier sehr, sehr interessant aus, das Teil, und es wäre allein schon aus dem Grund mal interessant, um rauszufinden, ob das wirklich hier der Fall ist. Es ist übrigens eine interessante Geschichte, ja, der IMSAI, ja, 8080, der wurde 1975 offiziell ausgeliefert, ja, als einer der ersten Computer, der fertig gebaut war, also fest zusammengebaut war, für normale Privatanwender. Und als 1983 der Film Wargames damit gemacht wurde, da war der Computer eigentlich schon wieder hoffnungslos veraltet. Es ist zwar tatsächlich so, dass er damals, 1975, wirklich fantastisch war, das muss man sagen, denn, wenn man sich das mal überlegt, 1975 hatte der Computer bereits 64 Kilobyte RAM, ja, und einen Intel 8080A Prozessor mit 2 MHz. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, der Typ hat sich eben versprochen, der meint wahrscheinlich 2 GHz, nein, natürlich 2 MHz. Ja, und 64 Kilobyte, ja, das ist der Hauptspeicher, ganz genau. Und es waren keine Megabyte, nein, Kilobyte. Und das war aber damals der absolute Hammer. Er hat als Betriebssystem CPM benutzt und hat einen Basic-Interpreter auch fest dabei gehabt. Und das war wirklich eine super Geschichte damals, ja. 1983, 84, wie gesagt, war er natürlich schon wieder veraltet, Denn 83 gab es bereits den Commodore 64, ja, den gab es 1982 schon, also, und der hatte ja auch 64 Kilobyte, aber Farbgrafik und hat auch von der Geschwindigkeit her ein paar Vorteile gehabt, war also um ganz, ganz, ganz große Faktor besser als der IMSAI, und auch viele andere Computer, ja, waren da schon besser, auch der IBM XT kam ja damals raus, oder war damals auch schon draußen, unter anderem auch Apples Lisa war damals auch rausgekommen, 1983, ja, das muss man auch mal erwähnen, und auch viele andere Computer, Apple III Plus beispielsweise kam raus, der Timex Sinclair 1500, TRS 80 war da draußen, Colego Adam, ja, auch der war schön, Mattel Aquarius kam raus, 83 und so weiter und so weiter. Also ich sehe, da kamen schon jede Menge Computer raus, selbst ein Compaq Portable war da schon zu bekommen, und ein Jahr vorher kam eben auch schon mit dem C64 und dem Commodore B128 schon einiges auf dem Markt, was deutlich besser war als der IMSAI. Warum also hat eben die Rolle in dem Film immer noch dieser IMSAI bekommen? Ganz klar, es ging da natürlich um verschiedene Aspekte. Zum einen musste das Ding nach etwas aussehen. Gerade damals war es bei den Leuten halt noch so, was nicht groß ist und viele Schalter hatte und so, ja, das war billig, das hat nichts getaugt, ja. Und dieses Gehäuse von dem IMSAI ist natürlich der Hammer. Ja, das sind jede Menge analoge Schalter dran, Kippschalter, die man umlegen kann, ja. Und das sieht auch fantastisch aus, muss man schon sagen. Und das macht optisch halt was her, perfekt für so einen Film, ja, schon alleine das, der hier der außen einschaltet, ja, mit diesem riesen Wippschalter. Das war richtig Style, hatte das gehabt, ja. Und deswegen hat man das wahrscheinlich auch noch genommen. Auch zum Beispiel die 8 Zoll Disketten, ja, war wohl dieselbe Entscheidung. Selbst der IMSAI konnte bereits 5¼ Zoll Disketten nutzen. Und zu dem Zeitpunkt war also 5¼ Zoll ganz normal, und 8 Zoll war eigentlich bereits schon so gut wie verschwunden, ja, zu diesem Zeitpunkt. Dennoch sieht man im Film David Lightman, wie er eben mit seinen 8 Zoll Disketten hantiert. Ja, ich habe hier auch noch eine stehen, eine Memorex. Schade, dass jetzt hier kein Videofeed ist, dann hätte ich euch das vielleicht mal gezeigt. ja, und auch da, dass es eben ein bisschen was hermacht, ja, so eine kleine 5¼ Zoll Diskette wäre wahrscheinlich nicht ganz so spektakulär gewesen als diese riesen 8 Zoll Laufwerke unter dem IMSAI, ja, die da drunter stehen. Wahnsinn. Und ja, habt ihr übrigens gewusst, ein Viertel des Gehäuses des IMSAI war rein nur für Stromnetzteil? Das ist der Hammer. Ich sehe hier gerade so ein geöffnetes Gehäuse von dem IMSAI, und tatsächlich, also wie ein Viertel davon ist für das Netzteil. Es ist schon faszinierend gewesen, wie viel Analogtechnik da drin ist, wenn man sich das mal überlegt, wie groß heutzutage ein riesen Powernetzteil ist, ja, also riesen im Vergleich, also in Begriff von Leistung, ja. Und hier geht ein Viertel von dem Computerinhalt, der ja sowieso schon ziemlich groß ist, dieses Gehäuse ist recht groß. Und das ganz ohne Diskettenlaufwerke, ohne Festplatten, die wären ja alle noch extern gewesen zum dran stapeln, ja. Und ja, das war also schon eine interessante Geschichte. Im September 1975 war das Teil wirklich einer der besten oder der beste, der auf dem Markt war, ne? Aber dann eben zu dem Zeitpunkt, als Wargames rauskam, war das Ganze dann schon hoffnungslos veraltet. Die Firma, die das Ganze produziert hat, nämlich IMS Associates, die sind schon 1979 bankrott gegangen. Ja, 1979. Und oder waren zumindest, wie das heißt, ja, filed for bankruptcy. Das heißt, die hatten also sowas wie einen Konkursantrag gestellt. Es gibt übrigens noch eine offizielle Seite im Sei.net, ja, die Seite ist aber erst 1999 entstanden natürlich. Und dort findet ihr auch noch ein paar interessante Sachen dazu. Zum Beispiel, dass es auch ja, Moment, wie heißt die? Second Edition, was glaube ich, rauskam, genau, in 2002, eine IMSAI Series 2, genau, Series 2, und die wird ein bisschen verbessert mit dem Psylocke-Prozessor drin und so weiter und so weiter. Also auf jeden Fall, dieser legendäre Computer, der wird jetzt verkauft, und die Anfangsgeboten liegen bei 25.000 US-Dollar. Aber ich meine, wer das Teil hat, ja, der darf sich dann auch über Geek schimpfen und hat die ewige Huldigung seiner Freunde wohl sich gesichert. Ja, ganz klar. Dabei fällt mir ein, ich muss den Film unbedingt mal wieder gucken. Ja. Naja, übrigens, nein, ich verrate es noch nicht. Also das wär jetzt wirklich schlimm, wenn ich das euch verraten würde. Aber zu diesem Thema Wargames und so weiter gibt es vielleicht noch in den nächsten Monaten eine interessante Sache da zu berichten. Ja, da mache ich euch jetzt mal ein bisschen neugierig. Ja, ich kann es noch nicht 100% sagen, wann, aber in den nächsten Monaten gibt es was Neues, Interessantes zu dem Thema Wargames. Und so viel kann ich mal sagen, es hat was mit Outdoor-Sports zu tun. Ja. Wie das dann übereinander kommt, das könnt ihr euch schon mal überlegen. Naja. Tja, und im Prinzip, das war's schon wieder jetzt für diese Woche. Und ihr denkt wahrscheinlich jetzt, was sind das? Das sind jetzt die ganzen Themen, die er hatte. Ja, irgendwie, es war sonst wirklich nichts Interessantes, ja, passiert die Woche über. Und nein, ich werde nichts weiter zu einem Verkaufsstart in den USA von einem, ja, sehr zweifelhaften Gerät sagen. Nein, außerdem brauche ich das auch nicht. Da gibt es eh schon hunderte, tausende Berichte, und ich werde das jetzt hier nicht mehr in der Rios-Wochensicht groß breitschlagen. Die Meinung dazu zu dem Gerät habe ich schon des Öfteren geäußert. Da hat sich bis jetzt auch noch nichts dran geändert, und es wird sich da wahrscheinlich auch nichts dran ändern. Und sobald ich hier den Notion Ink Adam habe, werde ich das allerdings ganz groß ja, euch davon berichten. Ja, und mal sehen, da werde ich mir vielleicht noch was einfallen lassen. Vielleicht mache ich dann für diese Folge dann auch ein Videofeed. Aber das wird ja noch eine Zeit lang dauern, denn ja, es wird auf jeden Fall Juni werden, ja, bis das Teil rauskommt, und es könnte sich sogar nochmal verspäten, weil die Entwickler wollen da schon, dass das Hand und Fuß hat, und das ist auch ganz okay so. Man muss ja ne, jetzt nicht unbedingt alles an Tablets rauspushen, ob das jetzt funktioniert oder nicht, ja. Ein bisschen schlecht war ja die Vorstellung von dem WePad, weil die haben, ich meine, ich habe es gleich gesehen, das war eigentlich kein großes Geheimnis, finde ich, aber die Hände sollen eben nicht machen, diese Präsentation, wenn sie kein funktionierendes WePad hatten, ja. Vor allem, wie ich vorhin schon gesagt habe, also mit Pad im Namen, das ist schon mal ganz übel, ja. Sollten sich lieber was anderes einfallen lassen dafür als Namen. Aber es war wirklich ja, dann vielleicht nicht ganz so zuträglich der Public Relation, dass dann im Nachhinein rausgekommen ist, dass das nur eine Demo war, die auf Windows 7 als Video gelaufen ist. Also, das macht einem nicht gerade sehr froh. Ja. Ist natürlich absolut legitim, und ich hatte eigentlich auch nichts anderes erwartet. Trotzdem hat das die Presse natürlich gleich aufgefasst als super negativ und hin und her. Deswegen hätten die das sollen vielleicht nicht tun. und dann lieber die Pressekonferenz ein bisschen später anberaumen. Man muss ja nicht alles jetzt über den Daumen brechen. Ja. Ich denke, dass die Leute bei uns eh ziemlich vernünftig sind und jetzt nicht blind so jeden Müll kaufen, nur weil das irgendwie, weil da eine Frucht drauf ist. Ja. Und naja, gut, was soll's. Auf jeden Fall, es wird noch interessante Sachen geben und für diese Woche war das eben hier diese drei Themen das Interessanteste. Und ja, also werde ich jetzt mal für nächste Woche werde ich auf jeden Fall mal Wargames gucken, ja. Harui Suzumiya, ganz klar. Und dann bin ich wieder zufrieden. Übrigens, ja, 22. April, ja, also das heißt von 21. auf 22. April, ja, nicht vergessen. Es ist mal wieder soweit, ja. The Fog, Nebel des Grauens Zeit, ganz genau. Denn denkt dran, ja, wie die Geschichte geht, ja, Mitternacht, der 22. April, ja, vor genau 100 Jahren, also auch am 22. April, ja, und so weiter und so weiter. Schaut euch den Film an, genau um 0 Uhr, ja. Also das heißt von 21. auf 22. April, 0 Uhr. Schaut euch das Teil an und dann wisst ihr, was ich meine. Dann wisst ihr, was sie die ganzen Jahre versäumt hat. Der Kult schlechthin. Neben Wargames muss also auf jeden Fall auch noch The Fog, Nebel des Grauens. Damit meine ich nicht die Neuverfilmung, gell? Nicht die Neuverfilmung. Himmel! Ja, nicht. Sondern das Original. Und das macht richtig Spaß. Okay, also... Dann hier, wo ist mein Outro? Genau, hier. Zack. Ja, mein ewiger Krieg mit dem Outro. Also, das war's dann von der Rios Wochensicht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.